Willkommen zum Hörspielabend auf Radio Bremen 2. Unerhörte Leidenschaften, so das Motto, unter welches wir unser Hörspielprogramm im Monat September gestellt haben. Das heutige Hörstück der Schweizer Komponistin Patricia Jünger versteht das Wort Leidenschaften in einem mehr hintergründigen Sinne des Wortes. Es handelt von Gewalt gegen Frauen, von Demütigung, Misshandlung, Vergewaltigung, ebenso wie von Rollenzwängen, Vereinnahmung und gesellschaftlichen Wunschvorstellungen, denen Frauen gerecht zu werden haben. Jüngers Hörspiel vollzieht die Dekonstruktion dieses Wunsch- und Albtraumbildes. Grundlage dafür sind Texte der Autorin Elfriede Jelinek, denen die Komponistin Klänge, Geräusche und Vokalisen entgegensetzt. Hören Sie Muttertagsfeier oder die Zerstückelung des weiblichen Körpers von Patricia Jünger. Thank you. Sie setzt sich mit gespreizten Beinen vor die Vergrößerungsseite des Rasierspiegels und vollzieht einen Schnitt, der die Öffnung vergrößern soll, die als Tür in ihren Leib hineinführt. Erfahrung hat sie mittlerweile darin, dass so ein Schnitt mittels Rasierklinge nicht schmerzt, denn ihre Arme, Hände, Beine mussten oft als Versuchsobjekte herhalten. Ihr Hobby ist das Schneiden am eigenen Körper. Die Hausfrau wird unerbittlich, so sehr sie auch winselt, vom Mann und den Kindern zu Hause und vom Büro und dem Essen auf dem Herd in den Schraubstock von Ottos Beinen benommen, geknackt und entmarkt. Der Stoß reißt sie von den Füßen. Wie vom Blitz getroffen, sinkt das Bündel Mensch lautlos in sich zusammen. Aus ist es mit dem Kindergebären. So schnell geht das manchmal. Diese Verstrickung aus Mutterliebe und Pflicht dem halbgelähmten Gatten gegenüber zu einem echten Konflikt zuspitzen, ja, die Verstrickung aus Mutterliebe und Pflicht dem halbgelähmten Gatten gegenüber wird sich zu einem echten Konflikt zuspitzen. Herr Michael, der Juniorchef, gibt Gas. Rückwärtsgang. Mit einem Satz schießt der Renner nach hinten und über Gerda hinweg, als ob sie ein Nichts wäre. Sie ist auch ein Nichts. Gerda sieht aus wie ein abgebundener Rollschinken. Nur Berg und Tal. Auch manche Raupen sehen so eklig aus. Ein Architekt nahm das Backstreet Girl bei einem Fuß, ein reicher Rechtsverdreher beim anderen, ein Großindustrieller aus berühmter großindustriellen Familie nahm den Kopf des armen Backstreet Girls, je ein Universitätsprofessor und ein Wirtschaftsprüfer hielten die strampelnden Arme fest und so schmetterten sie den jungen, schlanken, den blutjungen Körper des Backstreet Girls mit aller Kraft, deren ihre verfetteten Arme fähig waren, auf die Karosserie, das schwarz schimmernde Blech und die verchromten Zierleisten des Cadillac, das die rachitischen Hühnerknochen des Backstreet Girls abknickten wie Streichhölzer, das weißhäutige Genick durchbrach und ihr Blut eine schicke, zierliche Musterung auf die Polster, die weißen Lederpolster zeichnete. Es gab einen reizvollen Kontrast, wie die eleganten, gepflegten Herrennaturen untadelig gekleidet, das hübsche, aber unnatürlich weißhäutige und zarte, blutarme Hinterhofmädchen gegen die großflächige, schwarze Autokarosserie schmetterten, bis ihnen nur einige Fasern in den Fingern blieben. Das Backstreet Girl, das ihre Frauen, ihre Kinder besucht, in ihre geschützten Heime, in die Zuflucht ihrer geschützten Heime eingedrungen war, das sich auf ihre Autopolster gesetzt hatte, das Forderungen gestellt hatte, lag nun tot und zerschmettert in der Gegend herum. Nach ein paar Stunden schon fielen die Mütterchen hin, in schleimiger Masse gebildet aus Scheiße, Wasser von der kaputten Spülung, Pisse, Angst, Schweiß, Samen, mürb platzten ihre Scheidewände. Der Jugendclub schickte die besten Tischtennisspieler unter Bukolits Führung, sodass die Ältesten buchstäblich zerrissen wurden. Im Gatsch schwammen Muttertagsblumen, farblos, fleischige, stängellose Gewächse. Blut schoss hervor, zahnlose Münder gingen unter, blubberten leise. Cremebonbons schossen wieder auf, Wogen von Sperma durch die WC-Türen segelten, von mächtigen Hüftstößen getrieben, Rosenkränze, Melissengeist, Haustor, Schlüssel, armselige Geldbörsen, Parteiwerbegeschenke aus Plastik. War das ein Geficke? Die Modehosen flogen nur so von den etc. Der Herr Chef bezahlt heute. Einer schüttet Ingrid den Essig aus dem Gurkenglas in die Augen. Das brennt fürchterlich. Ingrid weint bitterlich. Dann verlöschen langsam auch die letzten Lichter im Saal. Keiner sagt, das war der schönste Tanz mit dir. Einer der Fahrer quetscht Gerda von hinten den Brustkorb zusammen, dass vorn alles aufplatzt. Das neue Kleid, das Nylonkleid und die Haut über den Rippen. Du Suppenhuhn, sagt er zu Gerda. Dürre Stange. Dann poliert er den Boden mit Gerda. Wenn sie mit den ungewohnten hohen Absätzen umkippt, zieht ihr der Bürochef gleich die Riemchenschuhe aus und schlägt ihr den Stöckel in den Hinterkopf hinein. Sogar der ernste Herr Köster muss da lachen. Auch Herr Köster, der Fabrikant, entfernt alle störenden Körperhärchen. Dann teilt er die Bluten. Dem TV-Schirm sind eine stumme, verschworene Gemeinschaft. Die Frauen am TV-Schirm haben zwar keinerlei Ähnlichkeit mit uns, aber trotzdem sind wir alle Frauen. Wir müssen doch zusammenhalten. Wir Tänzerinnen, Schauspielerinnen, Sängerinnen, Showstars und Starlets und Fotomodelle. Oft sagen die kaufmännischen Angestellten, ja, ja, ihr Frauen, als ob sie was von Tänzerinnen, Schauspielerinnen, Sängerinnen, Showstars, Starlets und Fotomodellen verstünden. Es ist ein richtiger Ernst in Ingrid, als sie sagt, ich leide genug, um etwas sagen zu dürfen. Vernünftig antworten wir, wenn du aber mehr leidest, wirst du auch noch mehr sagen können. Das ist alles ungewöhnlich ernst. Diese Stelle ist ernst. Man darf sie nicht heiter und ironisch auffassen. Der Ernst kommt daher, weil Ingrid vielleicht wirklich echt leidet. Und nun, liebe Mädel und Jungen, wollen wir unserer Inge den Kuchen gegen das Maul werfen, dass sich ihr der Schlummer ausdehnt und der Rest überall kleben bleibt. Und die Pferdezähne in der Luft herumsuchen, weil sie doch guten Kuchen wollen und keinen kriegen. Oder besser, alles, was sie kriegen, sind Abfälle und verdorbenes Schlechtes. Und der Geschrei wird Inge dann in das hineingestaucht, was sie vorher von sich gegeben hat. Keinen Kuchen gibt es, Strafe gibt es. Ihr könnt auch mitmachen, liebe Mädel und Jungen, auch wenn ihr nicht so gut im Lernen seid. Paula hat mit dem Zerbrechen begonnen. Jetzt ist sie fertig zerbrochen. In Paulas Kopf ist etwas Falsches vorgegangen. In Paulas Möse geht schon seit langer Zeit nichts mehr vor sich. Wenn man etwas nicht spürt, so ist es deswegen noch lange nicht ungeschehen. Paula hätte nun doch schon wissen müssen, dass sie mit einem Gegenstand wie ihrem Körper nichts erreichen kann. Paula hat nichts dazugelernt seit ihren kurzen Mädchentagen. Wie soll Paula bloß was lernen? Durch Schaden natürlich, wodurch man klug wird. Oh! heiraten, diese Frauen, oder sie gehen sonst wie zugrunde. Habt ihr auch Gebärmütter? Hoffentlich. Die Mutter ist wie eine leere Bohnenschote oder wie ein leeres Einkaufsnetz, aus dem längst alles herausgefallen ist. Wie ein Netz, das auch noch durchlöchert ist. Da sich die Paula-Mutter also nichts mehr wünschen kann, weil es zu spät dafür ist, ist sie wunschlos glücklich. Wunschlos glücklich geht die Mutter auf das Feld hinaus. Sie horcht in sich hinein, ob da irgendwo drinnen ein Lied klingt oder eine Amsel singt. Aber alles, was sie hört, ist nur der Krebs, der an ihr sägt und frisst. Gegen den Krebs hat die Mutter nicht einmal den Alkohol als Gegengift. Der Krebs hat auch schon etwas Schöneres gesehen als diesen ruinierten Unterleib, in dem sich im Laufe der langen Ehejahre schon einiges abgespielt hat. Von den Sitzungen im kochend heißen Wasser wollen wir gar nicht erst anfangen. Was der Herr Doktor nie hat sehen dürfen, das bleibt jetzt für diese gefährliche Todeskrankheit übrig. Es sieht fast so aus, als ob man sich geradezu seine letzten winzigen Energien sein Leben lang aufgespart hätte, um dann langsam und schmerzhaft getötet zu werden, verwüstet zu werden. Für wen hat der Vater diesen Unterleib denn letzten Endes verwüstet? Für die Krankheit. Die Krankheit erntet ab, was noch zu ernten ist. Viel ist es nicht mehr. Die Frau dreht den Hals sehr weit zur Seite und bleckt das Gebiss wie ein krankes Pferd. Keiner legt Hand an sie, keiner nimmt etwas von ihr ab. Schwächlich blickt sie über die Schulter zurück. Das Messer soll ihr ins Herz fahren und sich dort drehen. Der Rest der dazu nötigen Kraft versagt, ihre Blicke fallen auf nichts und ohne einen Aufschwung des Zorns, der Wut, der Leidenschaft sticht Erika sich in eine Stelle an ihrer Schulter, die sofort Blut hervorschießen lässt. Harmlos ist diese Wunde, nur Schmutz und Eiter dürfen nicht hineingeraten. Wir stehen auf und singen. Das war das Hörspiel Muttertagsfeier oder die Zerstückelung des weiblichen Körpers der Schweizer Komponistin Patricia Jünger, eine Autorenproduktion aus dem Jahre 1985. Am kommenden Dienstag zur selben Zeit senden wir in unserer Reihe Unerhörte Leidenschaften das Hörspiel Klavier am Ende der Gänge des Berliner Autors Raimund Petschner.